denn ich habe zwar einen Vortrag vorbereitet, kann aber auch auf die Interessen eher dialogisch eingehen. Und das Thema ist sozusagen ja anschlussfähig an viele, viele Facetten. Von daher würde mich das auch interessieren, was hier ja, euch, sie hierher treibt und welche Fragen ihr gerne diskutieren möchtet. Ich habe in den 90er Jahren in Berlin an der Freien Universität studiert, Psychologie. Und das ist der Grund, warum ich zur kritischen Psychologie ein sehr enges Verhältnis habe, weil ich in dieser Zeit tatsächlich noch komplett ein Studium mit kritischer Psychologie studieren konnte. Ich habe dann auch knapp 4-5 Jahre auch an der FU gearbeitet. Dann gab es viele Wechsel bei mir, auch fachliche Wechsel, weil die Psychologie gar nicht so anschlussfähig mehr gewesen ist für das, was die kritische Psychologie ausgemacht hat, und bin in die Soziologie gewechselt und dann in die Erziehungswissenschaft, Erwachsenenbildung, was ein sehr heterogenes Feld ist, wo man also auch mit soziologischen Fragestellungen weiterarbeiten kann. Und mittlerweile habe ich eine Professur am Karlsruher Institut für Technologie für Lehr-Lern-Forschung, wo ich die Aufgabe habe, forschendes Lernen weiterzuentwickeln. Und das forschende Lernen beschäftigt mich in der Hinsicht nicht nur, dass es ja tatsächlich in den Universitäten zu Hause sein sollte, sondern auch in neuen Arbeitsverhältnissen. Und mein Thema ist die Verwissenschaftlichung der Arbeit, die als Hintergrundthema quasi auch bei der Frage der kooperativen Kompetenz eine Rolle spielt. Soweit erstmal, und wir werden uns jetzt ja auch ein bisschen besser noch kennenlernen. Vielleicht mögt ihr sie euch vorstellen. Also auch mit Interesse. Warum? Genau. Okay. Ja, also ich bin Stefan, studiere in Klagenfurt, bin Teil des Organisationsteams. Mich hat das insofern interessiert, weil für mich vor allem die Frage zentral ist, wie kann man eigentlich subjektwissenschaftlich forschen oder wie kann man auch subjektwissenschaftlich Kategorien, die schon im Mainstream auch vorhanden sind, reinterpretieren oder anders sich anschauen, wo ja auch die Kompetenz drunter fällt, was ja auch eigentlich derzeit, glaube ich, ein Konzept ist, das sehr beliebt ist, auf jeden Fall auch, wenn man sich Arbeits- und Organisationspsychologie zum Beispiel anschaut. Als kurze andere Vorabbewegung noch, Bemerkung noch von meiner Seite. Wir haben jetzt hier ein Tonbandgerät liegen. Wenn es für irgendwen von euch ein Problem ist, sagt das bitte, dann schneiden wir das raus. Oder wir können natürlich auch darüber diskutieren, dass wir das ganz abstellen. Also wirklich ist kein Problem. Falls, das soll online gestellt werden, um einfach das anderen auch zugänglich machen zu können. Die Vorstellung müssen wir noch nicht auf. Ja, das kann man rausschneiden. Ich werde es mir dazu nehmen. Ja, ich heiße Reinka, komme aus Berlin und mich hat einfach der kleine Text sehr angesprochen. Und weil ich auch in der Erwachsenenbildung, also ich bin Erzieher aus, ein Kind habe, würde mich vor allem der Aspekt interessieren, eben wie kann man Texten, praktischen Fragen interessiert. Es ist auch nicht unbedingt so, dass ich jetzt gerade kritische Psychologie so komplett voraussetzen kann, glaube ich. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht, dass ich jetzt denke, alle haben schon von Holzkamp sämtliche Schriften gelesen oder sonst was. Gut, finde ich auch okay. Genau. Ich habe letztes Jahr das Buch veröffentlicht, Achtsamkeit, ne? Also das Wissen der Achtsamkeit auch als Thematik. Dann sage ich vielleicht einfach mal ein bisschen was dazu. Erstens, woher kommt auch der Begriff? Ich vermute auch, dass so ein paar, wenn Sie das hier aus dem kritisch-psychologischen Kontext lesen, sagen, oh Gott, ne, da ist ja die Ines irgendwie so auf dem buddhistischen Trip oder so. Aber ich habe vor einigen Jahren im Simulations-OP im Deutschen Herzzentrum hier in Berlin Forschung gemacht. und beobachtet und wollte auch erstmal wissen, was wird denn da gelernt, wenn das überhaupt, also na klar, man denkt, das ist eben ein Lernsetting, eins, was so in der Avantgarde eigentlich einer neuen Lernkultur stehen könnte. Was wird da gelernt? Was soll denn da eigentlich bei rauskommen? Worin liegen da die Stärken? Und habe diese Konstellation erstmal auch betrachtet, im Hinterkopf aber immer auch dieses Thema der Verwissenschaftlichung gehabt, wo ich denke, dass es einerseits klar ist, es ist ein auch von den technologischen Entwicklungen stark her bestimmtes Thema. Wenn ich aber auch, ich habe jetzt ja eben auch lange Zeit in der Erwachsenenbildung Forschung und Lehre gemacht, sehe auch, dass im pädagogischen Kontext dieses Verwissenschaftlichungsthema ganz, ganz wichtig eigentlich ist. Wobei diese Begriffe natürlich alle sozusagen nochmal auch zu durchdenken sind. Ja, wenn ich das Thema Verwissenschaftlichung nenne, denken alle erstmal, ja, das geht darum, wissenschaftliches Wissen anzuwenden. Und am besten geht man natürlich vorher dann zur Uni und wenn man dann rauskommt, dann ist man professionell und ist ja dann auch gut ausgerüstet, gut ausgestattet und dann kann man ganz toll dieses Wissen anwenden. Ja, so einfach ist es halt nicht. Das macht es genau auch für mich zur Frage, was ist Wissen? Was ist Wissen im Hinblick auf Professionalität oder im Hinblick auf Kompetenz? Und ein Punkt schon mal zu sagen, Wissen, so wie es gehandhabt wird, gerade auch im Studium, ist etwas, wo es um Wissensbestände geht. Was stellt man aber zum Beispiel in solchen Zusammenhängen wie in einem Simulations-OP fest? Typisches Beispiel. Die Gruppe, das sind Kardiotechnik-Auszubildende bzw. Studierende gewesen, die eine Standardsituation eingeübt haben, nämlich das Hochfahren der Herz-Lungen-Maschine. Das heißt, der Herzkreislauf, der ja im Körper über das Herz läuft und über die Lunge, wird umgestellt auf die Herz-Lungen-Maschine. Das heißt, da geht es über die Pumpe, aber auch natürlich die Funktion der Lunge muss übernommen werden, dass das Blut mit Sauerstoff angereichert wird. Und das kann man sich ganz gut vorstellen. Das ist ungefähr wie Starten und Landen beim Flugzeug. Eine relativ heikle Geschichte, aber es muss eben klappen. Ja, und dieses Team, was da zusammengearbeitet hat in dem Simulations-OP, hat auch viele Dinge ja, nach dem Muster, wie sie es kennengelernt haben, praktiziert. Und wie das so ist, dann sind kleine Details, Ablenkungen. Da wusste der Kardiotechniker nicht genau, wie man diesen Touchscreen, wo man bestimmte Werte abrufen kann, bedient. Und war also konzentriert darauf, sich die Technik anzueignen. Ja, und in diesem Moment passiert etwas, dass alle eigentlich sehr fokussiert auf ihren Arbeitsbereich sind und denken, ja, so schlimm läuft es ja noch nicht, der Kardiotechniker braucht jetzt ein bisschen Zeit, aber gleich geht es wieder voran. Was ist passiert? Das ganze Team hat vergessen, den Patienten zu beatmen. Ne? So, das sind schon mal so ganz interessante Beobachtungen, denn es ist allen auch hier im Raum klar, dass ein Patient beatmet werden muss. Wenn wir das jetzt auf das Thema Wissen beziehen, ist klar, es hat nicht am Wissen gefehlt, sondern dass in diesem Moment die Aufmerksamkeit auf das Wichtige, nämlich die Beatmung des Patienten, gerichtet war. Sie haben die Aufmerksamkeit verloren. So, jetzt sind wir im Grunde bei dem Thema der Achtsamkeit. Ja? Also erstmal sage ich, Aufmerksamkeit ist das große Problem. Wissen ist nicht nur die Frage, weiß ich es prinzipiell, sondern die Frage ist, kann ich mit diesem Wissen mein ganzes Verhalten in einer Situation auf die wichtigen Dinge hinlenken? Also wird Wissen zu einem Teil auch des Verhaltens. Ich habe das, weil es schwierig ist, das in ein deutsches Wort zu fassen, mal das Wissen in Praxis genannt. Es ist das Wissen, was eben tatsächlich in dem Moment, wo ich praktisch handle, gerade auch eine führende Rolle einnimmt, indem es eben meine Aufmerksamkeit auf etwas richtet. Und wir können Aufmerksamkeit schnell dadurch richten, indem ich, wie soll man sagen, ich nehme vielleicht eben was als Hilfsmittel, ich nehme einen Pfeil, ich nehme meinen Zeigefinger vielleicht und sage, so, guck doch mal da draußen, da ist an der Hauswand sowas angebracht oder was weiß ich. Ne? Das sind sozusagen Hilfsmittel, wie ich meine Aufmerksamkeit richte. In dem Moment, wo ich klare, konkrete Gegenstände habe, ist dieses Aufmerksamkeit richten auch gar nicht so sehr an Wissen gebunden. Jetzt nehmen wir aber pädagogische Kontexte, genauso wie technologische Kontexte, wie zum Beispiel mit einer Herz-Lungen-Maschine. Diese Prozesse, die da zu steuern sind, sind gerade nicht konkret anschaulich gegeben. Wenn ich ein Kind habe, was sich in irgendeiner Weise verhält, ist es immer die Frage, was nehme ich davon wahr? Vielleicht projiziere ich etwas hinein und sage, oh, dieses Kind ist aufmerksamkeitsgestört zum Beispiel, weil es irgendwie unruhig sitzt im Klassenzimmer. Ne? Die Frage ist, nehme ich das Kind wahr unter dem Blickwinkel, dieses Kind hat bestimmt ADHS. Das ist Wissen in Praxis. Erstmal neutral gesprochen, also nicht im Sinne, das ist schon richtiges Wissen oder das wäre falsches Wissen, sondern es ist das Wissen in Praxis, was meine Wahrnehmung lenkt. Ich nehme ein Kind unter dem Aspekt wahr, dass es pathologisch ist. Oder sage ich, ach, dieses Kind hat gerade zu viel Energie. Das wäre eine andere Hypothese, die quasi da auch eine Rolle spielt. Und wenn man sich dieses bewusst macht, also ich könnte ein Kind unter dem Aspekt ADHS wahrnehmen oder ich kann ein Kind unter dem Aspekt wahrnehmen, ach, sozusagen positiv gewendet, dieses Kind ist lebendig, es hat viel Energie, es kann eigentlich damit auch viel anfangen. Ich sehe schon quasi eine Potenzialität in diesem Kind. Mensch, dieses Kind, das hat einen tollen Bewegungsdrang, da könnten wir mitarbeiten, pädagogisch. Oder ich nehme das wahr, oh, wie kriege ich das unterbunden, wie kriege ich das gedrückt? Das ist eine komplett andere Wahrnehmung und ein ganz anderer Kontext auch, in dem die Wissensstrukturen miteinander verknüpft werden. Denn Wissen ist ja nicht nur, ich habe ein Faktum oder sowas, ich habe eine Information. Nein, Wissen ist auch etwas, ich verbinde etwas mit vielen anderen Bereichen des Wissens. Und jetzt kommt, glaube ich, schon auch eine Ahnung auf, warum jetzt Kooperation eine Rolle spielt. Denn nicht nur ich lenke auch auf bestimmte Dinge, während ich arbeite, meine Aufmerksamkeit. Ich beeinflusse dadurch auch andere Menschen und gebe auch von meinen Hypothesen, meinen Anschauungsweisen etwas preis. Ich sage, komm, wollen wir nicht mal da drauf gucken? Ich habe das Gefühl, da ist was im Argen, da ist ein Problem. Die Frage ist, wie gut gelingt mir das? Wir haben hier auch in dem Buch, wie ich es gleich am Eingang mal geschildert habe, ganz ähnliche Beispiele wie aus dem Simulations-OP mit ganz berühmten Fällen aus der Havarie des Atomkraftwerks in Fukushima. Ein Technikerteam, was nur im Kontrollraum sitzt. Ja, man kann sich so ein bisschen auch an die Geschichte von Plato erinnern, das Höhlengleichnis, ja, wo die Menschen auch in einem geschlossenen Raum sich befinden und die Schatten, die durch das flackernde Feuer in diesem Raum entstehen, sind quasi die einzigen Möglichkeiten, zur Erkenntnis zu kommen. Das Team in diesem Kontrollraum, was erstens einen Stromausfall erstmal erlebt, dann aber schaltet sich das ganze Notsystem ein und kurze Zeit später folgt der Tsunami. Plötzlich ist die Elektrizität wieder weg. Die sind völlig irritiert, weil alle Anzeigen, auf die sie sich vorher verlassen haben, tot sind. Und sie haben überhaupt keinen Plan in dieser Minute, in dieser Stunde, was sie tun sollen. Sie wissen an dieser Stelle nicht. Sie haben bestimmt ein großes und breites Wissen. Sie wissen aber an dieser Stelle einfach überhaupt nicht, was sie tun sollen. Sie schlagen in irgendwelchen Manuals nach, was denn der Plan ist, wenn man so einen Notfall hat. Und es ist wieder erstaunlich, im Nachhinein sind die Lösungen einfach zu denken. Das Problem war, dass in dem Moment, wo das Stromsystem nochmal unterbrochen war, dass die Notkondensatoren, die das Kühlwasser an die Brennstäbe gelenkt haben und wieder gekühlt haben, da gibt es Ventile, die hätte man manuell öffnen müssen. Und genau dieser entscheidende Punkt war dem Team nicht bekannt. Hätten sie aber quasi eine forschende Bewegung raus aus ihrem Kontrollraum gemacht und gesagt, ja, jetzt müssen wir doch mal kontrollieren, ist denn das Notfallsystem, von dem wir ausgehen, dass es funktioniert? Funktioniert es denn auch so? Also ein prüfender Blick war nicht so. Es kam irgendwann zufällig dazu, dass sie es dann doch bemerkt haben, dass sie die Ventile öffnen mussten. Da waren die Brennstäbe aber schon so überhitzt, dass Wasserdampf in die Notkondensatoren zurückgeflossen ist und das Messinstrument hat nur auf Druck reagiert, einen hohen Wasserstand also angezeigt und da waren die Techniker wieder ganz zufrieden und haben gesagt, wunderbar, ja, wir haben ja einen hohen Wasserstand, also wird gekühlt, also ist das Ganze kein Problem. Ja, also diese Trugschlüsse, die man natürlich hat, in dem Moment, ja, wenn ich sage, ich bin mit einer Realität konfrontiert, die mir konkret sinnlich gegeben ist, wenn ich sage, ich sehe, meine Wasserflasche ist voll Wasser, wird das keiner hier im Raum in Frage stellen. Das ist mir so konkret sinnlich gegeben, dass ich dafür keine Heuristiken brauche, ich brauche dafür keinen Praxiszusammenhang, der quasi das Forschen abbildet, ja, das Forschen, das Hinausgehen, dass ich könnte ja falsch liegen, auch bei dem Kind, dem ich ADHS andichte. Vielleicht probiere ich es ja erstmal aus und mache eine prüfende Bewegung und versuche auch, ist es denn möglich, mit dem Kind konzentriert für längere Zeit zu arbeiten, unter welchen Bedingungen, was kann ich da alles, ich muss es erstmal ausprobieren, bevor ich schon gleich festgefahren sage, so ist es und von diesen Prämissen gehe ich grundsätzlich aus. Und meines Erachtens haben wir eine Entwicklung insgesamt, die es notwendig macht, dass Menschen in ihren beruflichen Zusammenhängen erstens eigenständig über ihre Heuristiken reflektieren können. Sie wissen, dass sie eine bestimmte Heuristik im Kopf haben. Ja? Ja, danke. Danke für die Rückfrage. Das erkläre ich nämlich auch gerne. Beispielsweise nehmen wir das Beispiel eben aus dem Alltagskontext. Die Wettervorhersage gibt an, heute ist die Regenwahrscheinlichkeit 5%. So. Jetzt haben wir verschiedene Heuristiken im Kopf. Was heißt denn das eigentlich? Regenwahrscheinlichkeit 5%. Gerd Giekerenzer, von dem habe ich das Beispiel. Der hat auch dazu eine Umfrage dann mal gemacht und Menschen gefragt. Ja, würden Sie jetzt einen Schirm mitnehmen oder nicht? Und manche sagen, ja natürlich, weil 5% an diesem Tag wird es regnen. Das ist eine andere Heuristik. Das ist quasi die Brille, die ich aufsetze, mit der ich diese Information wahrnehme. Regenwahrscheinlichkeit bedeutet aber was anderes, also ausgedrückt unter den jetzigen Wetterbedingungen regnet es an 5 selbigen Tagen von 100. Die Wahrscheinlichkeit, dass es heute regnet, ist also relativ gering. Wenn man unter diesem Wahrscheinlichkeitsaspekt, wenn man also den Wahrscheinlichkeitsbegriff verstanden hat, wird man auch höchstwahrscheinlich sagen, ja, dann kann ich den Regenschirm zu Hause lassen. Ja? Ist das klar daran? Genau, wie interpretiere ich etwas? Ne? Ja. Also das ist auch, was jetzt nochmal dieses Thema Verwissenschaftlichung betrifft. Wir sind mit ganz vielen, im Alltag mit ganz vielen Informationen konfrontiert, die aus wissenschaftlichen Kontexten heraus entspringen. Dass wir also Zahlen um die Ohren gehauen bekommen. Ne? Hier 5% Regenwahrscheinlichkeit, andere Kennziffern, die erstellt werden und so weiter. Das sind alles ja Praxen, die aus dem wissenschaftlichen Bereich auch entlehnt sind. Wie viele Informationen kriegen wir darüber, was jetzt gute pädagogische Arbeit wäre, weil es angeblich unter den Testbedingungen der Bildungswissenschaft, nicht der Bildungs-, sondern der empirischen Bildungsforschung herausgefunden wurde, das wäre effektiv. Ja? Und dies und jenes wäre gut und so weiter. Aber der Punkt ist ja der, dass wir Realität immer als einen konkreten, situierten Kontext haben. Wenn es auch in 55% aller Fälle gut ist, weiß ich nicht, bilinguale Schulen zu schaffen, ne? Wo wir jetzt gerade den Kontext haben. So, also es wird gesagt, das ist super für die Kinder, die entwickeln sich da, ne? Und gerade sprachliche Entwicklung, wenn man das frühzeitig anfängt, ist super und so weiter. Ne? Ja, aber wir haben eben ganz konkrete Kinder vor uns, die wiederum das nicht unbedingt, denen das nicht unbedingt gut tut. Also fallbezogenes Denken ist ein komplett anderes Denken als in statistischen Wahrscheinlichkeiten. Es bringt dann überhaupt gar nichts, ja? Wenn es auch eben für 55% aller Kinder eine Verbesserung darstellt, nicht? Und müssen wir das dann schon flächendeckend einführen? Nein, nicht unbedingt. Wir können auch versuchen, eine andere Art von Praxis zu entwickeln. Stellt sich aber immer die Frage, wer gibt eigentlich da hegemonial auch wieder den Ton an, zu sagen, das ist jetzt eben die Weisheit letzter Schluss, weil die Wissenschaft es festgestellt hat. Und ich muss noch einen Schritt weitergehen. Möglicherweise hat in irgendeinem Forschungsprojekt dieses und jenes Ergebnis stattgefunden. Kann ich aber dieses Ergebnis in 2 oder 3 Studien überhaupt reproduzieren? Wer Psychologie studiert hat, sollte auf dieses aufmerksam sein. Es sind kaum Studien aus dem psychologischen Kontext reproduzierbar. Also, das ist auch das nochmal Kritik, ja, kritisches Hinterfragen. Wie kommen eigentlich diese Zahlen zustande? Da kommen, ich meine, ne, wir sind im wissenschaftlichen Kontext mit Sicherheit nicht bescheiden und haben narzisstische Persönlichkeiten, die natürlich in alle Welt hinaus posaunen, die Wissenschaft hat wieder festgestellt. Und eine normal sterbliche Bevölkerung kann das so schnell gar nicht hinterfragen. Hm? Ja, ich habe das ja gestern auch mal sehr schön gezeigt, dass oft unter experimentellen Bedingungen auch nur gewisse Verhaltensweisen gezeigt werden können. Richtig. Selbst wenn man die wieder reproduzieren könnte, ne, da muss man, finde ich, noch kritischer nachfragen, war überhaupt möglich, dass ein anderes Ergebnis rauskommen konnte? Genau, also ich sag mal, die Manipulation geht ja auch so weit, weil natürlich sucht man und möchte das auch gerne und dann gibt es auch durch die digitalen Technologien noch einen Schritt weiter. Stichwort Data Mining. Ja? Man nimmt eben große Datensätze, die mittlerweile gut abzuspeichern sind, nimmt riesige Datensätze, ich sag mal so John Hattie-Studie, davon gehört, ein Australier, der eine Metastudie gemacht hat und sämtliche Bildungsstudien, was gut im Unterricht ist, mal alle sozusagen komplett ausgewertet. Was ist dabei passiert? Der hat unter dem Stichwort Konzentration nicht nur das Item ausgewertet, Konzentration im Unterricht, sondern auch ökonomische Konzentration, was ja inhaltlich komplett was anderes ist, aber alles verrechnet. Im Internet gibt es eine ganz detaillierte Kritik, mit welcher Art und Weise er diese Daten da ausgewertet hat. Naja, kurzum. Also ich glaube, ein Unternehmen, wo es halt Experience Management, alle Unternehmen sind noch riesige Datenmengen, es gibt gar keine Tool, die zuverlässig diese Daten auswerten können. Also man weiß gar nicht, was man auswerten möchte und was das Ziel ist. Ja. Und man weiß auch, wie man das auswerten. Richtig. Das ist unglaublich, ja. Was es da für unterschiedliche Ansätze gibt. Ja. Ja. Man findet Korrelation und man erzeugt daraus Kausalität. Ja, genau. Aber es ist ja auch genau das, es ist ein Publikum da, also im Unternehmenskontext erwartet man, dass man rational führt. Das heißt also, man will diese Daten auch haben. Und sobald sie da sind, sind sie auch die Heuristik, mit der man wiederum die Welt interpretiert, was der Fall ist. Das ist, ja. Ja, und dadurch schließt sich auch, man akzeptiert auch nur Begriffe, die man experimentell nachforschen kann, sozusagen. Das ist, so, und das ist das große Problem, dass wir aber in dem Moment, wo wir handeln, ja nicht in den Prozess einsteigen, jetzt zu hinterfragen, wie zuverlässig sind meine Daten. Was kann ich wirklich belastbar daraus interpretieren? Ja, wie häufig nutzen wir im psychologischen, pädagogischen Kontext Intelligenztests? Und wie man zeigen kann, also zumindest sind die gängigen, so wie Harvick-Test oder sowas, mit einem Konfidenzintervall zuverlässig, dass das Ergebnis sowohl bei Minderbegabung als auch bei Höchstbegabung liegen kann. So groß ist das Konfidenzintervall. Das heißt also, das ist eine Trefferquote wie das Flugzeug könnte in Berlin landen oder in Stuttgart. Ja. Ja. Das gleiche eigentlich dann auch in diese Lerntypentests. Also ich kenne es jetzt halt aus dem Kontext, dass man ja auch gerne diese Lerntypentests macht. Ich habe jetzt auch in dem ganzen Zusammenhang immer darüber nachgedacht, ob die sind eigentlich auch ziemlich sinnfrei sind irgendwo. Weil es ja auch wie die Intelligenztests halt nicht wirklich was Vernünftiges bei rauskommt oder nicht wirklich hilfreich ist. So. Mhm. Ja. Da würde ich zumindest, ich habe jetzt keine eigene Kritik dieser Lerntypenbildung gemacht, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber zumindest ist das eine ja, ich konstruiere auch jemanden in einer geronnenen, fixierten Form. Ja, da sage ich eben, der ist eben der Lerntyp und der kann sich gar nicht verändern, aber Lernen hat ja was mit Verändern zu tun. Möglicherweise fängt man natürlich erstmal mit Gewohnheiten an, dass man sich möglicherweise etwas besser merken kann, wenn ich es visualisiere. Heißt aber nicht, dass ich grundsätzlich nur durch Visualisierung lerne, wenn ich auch andere Techniken mir angeeignet habe, wenn ich mir ein anderes Wissen angeeignet habe. Das ist die Verdopplung und die, also sozusagen die Realität wird nochmal in der Forschung mit verdoppelt, aber auch so, dass sie unveränderlich erscheint und dass man die Veränderung auch gar nicht mehr denken kann. Ja, okay, ich finde es gut, wenn wir hier weiter im Dialogischen auch fortsetzen, weil ich lasse mich einfach auch sozusagen auf die Thematiken dann wiederum einfach ein. Versuche jetzt aber zumindest so ein bisschen von verschiedenen Dimensionen her auf das Thema eben Kooperation und gerade auch im Sinne, was ist denn in der Kooperation das Können? Wir haben Kooperation, vielleicht können wir auch da nochmal jetzt auf einen Aspekt kommen von dem Klaus Holzkamp. Ach. Kooperation, ja, wie kann ich mir diesen Begriff eigentlich erschließen und was denke ich dabei, wenn ich von der kritischen Psychologie herkomme? Zum einen denke ich, dass Individuen nicht einfach nur Individuen sind und für sich schon existieren und dann kommt erst die Gesellschaft, ja, sondern wenn ich mit der kritischen Psychologie denke, ist es so, Menschen werden in dieser Gesellschaft zu Individuen. Und dieses Werden ist aber ein Prozess, der durch viele, viele gesellschaftliche Kontexte vermittelt ist. Also, es fängt an natürlich beim Elternhaus, dass wir überhaupt sozusagen das Private, die Familie da haben, die geschützte Bedingungen natürlich auch durchaus bietet, aber teilweise auch überhaupt nicht geschützt ist. Wir wissen auch um Gewalt in der Familie und so weiter. Woher kommt die Gewalt? Ne? Kommt auch aus den Verhältnissen, in denen wiederum die Eltern stecken und ob sie vielleicht eben mit Gefühlen, mit Frustration gelernt haben, umzugehen und so weiter. Oder welche Art und Weise der Erziehung, was haben sie selber mitbekommen, was sie unhinterfragt einfach reproduzieren und wo sie selber einfach nicht anders handeln gelernt haben, sich zu verhalten gelernt haben. Auch das ist alles wieder schon mitzudenken an gesellschaftliche Kontexte, in denen Menschen eben zu Menschen werden. Ja. Die Gesellschaft, also in den Bildungsinstitutionen auch sagen, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse dort auch greifen, also schon mal alleine dadurch, dass eben die Zusammenhänge in konkreten Lehr-Lern-Situationen schon dadurch gekennzeichnet ist, dass Kinder also systematisch Konkurrenz zueinander gesetzt werden. Mhm. Also nicht nur durch die Zensuren, sondern dass es auch immer wieder Vergleichsziehungen gibt im Bildungssystem und wurde auch vorhin schon angesprochen, also dass als entgegenstehender Begriff quasi also eigentlich die Kooperation, also Kooperation in mehreren Lernprozessen. Das wird ja teilweise gar nicht vermittelt in dem Sinne. Also Teamfähigkeit oder also diese Kompetenz. Ja. Also wenn man jetzt Kooperation auch mal weniger unter diesem konkreten, wir arbeiten in Teams zusammen oder sowas fasst, oder dass wir auch Kooperation beispielsweise in Arzt-Patient-Verhältnis sozusagen auch oder Lehrer-Schüler-Verhältnis sozusagen sehen, da spielt ja sozusagen das Thema Kooperation in den meisten Diskussionen sozusagen, ist das zu Hause. Ja? Also kooperiert jetzt der Schüler mit dem Lehrer, Schülerin mit Lehrerin. Ja? Ist das gegeben? Also verhält er sich kooperativ? Ne? Das sind so die Punkte, die meistens angesprochen werden. Der Holzkamp hat eben mit diesem Gedanken, da ist so immer wieder auch die gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit zu sehen im Kopf, dass wir eben als Subjekte auch nur existieren können, weil wir eine Gesellschaft haben. Wir sind gesellschaftliche Wesen, das heißt also, wir entstehen auch eben dadurch, dass es einen derartigen Gesamtzusammenhang gibt, selbst wenn er nicht immer kooperativ im Sinne des sozialen Verhaltens ist, dennoch ist er eben ein kooperativer Zusammenhang, Gesamtzusammenhang. Ja, wenn es nicht eben, wenn man jetzt so in diese Zuliefererketten oder sowas denkt, ja, wenn es würde kein Auto gebaut werden, wenn nicht die Kooperation unter den Unternehmen praktiziert würde und so weiter. Und wenn kein Brot gebacken wird von den Bäckern und die Leute nichts zu essen haben, werden sie keine Autos bauen und so weiter. Also wenn man mal das auf so eine sehr einfache Ebene runterbricht, wie das so schön heißt. Dann haben wir einen zweiten Aspekt, nämlich die Frage oder die Möglichkeit der Unmittelbarkeitsüberschreitung. Das ist ungefähr auch etwas, was nochmal an dem, was wir jetzt gerade dann besprochen haben, anknüpft. Wenn ich mir die Wirklichkeit konstruiere, als sie ist gegeben und so ist es und da ist nichts zu verändern. stecke ich im Grunde auch in einer Unmittelbarkeit fest, wenn ich Pädagogik betreibe und nicht Schülerinnen und Schüler oder eben meine Adressaten nicht unter dem Aspekt betrachte, die können sich verändern, habe ich doch eigentlich gar nichts zu tun. Dann bin ich im Grunde sozusagen Verwaltung oder eine Aufsichtsbehörde oder sowas, aber ich muss eigentlich ja meinen Gegenstand daran da denken als lernfähig, Veränderungspotenzial zu sehen, ja, Entwicklungspotenzial zu sehen. Wenn ich das nicht tue, ja, wie gesagt, dann bin ich eigentlich nur eine vielleicht verwaltende oder aufsichtsführende Person, aber ich bin im Grunde nicht pädagogisch tätig. Aber wie überschreite ich diese Unmittelbarkeit? Wenn ich nur sage, ich habe jetzt einen Lerntyp vor mir und ich kann vielleicht eben den vollstopfen mit irgendwas, irgendeinem Wissen, was ich alles visualisiere, ja gut, okay. Aber eben vorauszudenken, wohin könnte die Entwicklung gehen? Wohin könnte etwas gestaltet werden? Dann muss ich die Fähigkeit auch mitbringen, über das unmittelbar Gegebene irgendwie hinauszudenken. Aber auch in einer Beziehung zu dem, was ich gerade vorfinde. Was finde ich gerade vor und wo ist die Chance, dass ich da eingreife, dass ich es entwickle? Da bin ich mit dem beschäftigt, was ich zumindest Verwissenschaftlichung nenne. Weil Wissenschaft, jetzt von kritischer Psychologie hergedacht, aber auch von dem Vorläufer quasi der kulturhistorischen Schule, der Vygotsky hat es gesagt, wir brauchen sozusagen ein Wissen, ich kann nur das studieren, was im Prozess der Veränderung ist. Ja, es ist eine dialektische Wissenschaft. Finden wir eigentlich schon bei Hegel und so weiter. Ja, das ist also quasi etwas im Prozess des Veränderns. Wenn ich die Dinge so verstehe, wie sie im Prozess des Veränderns sich als Erkenntnisgegenstände darbieten, werde ich auch mit dieser Erkenntnis handlungsfähig. Auch ein ganz schöner Begriff von Bertolt Brecht, eingreifendes Denken. Es ist das eingreifende Denken, was dadurch entsteht. So, und jetzt bin ich so frech und sage, dass das Verwissenschaftlichung ist. Das ist im eigentlichen Sinne Verwissenschaftlichung. Es ist nicht das, was wir sozusagen vorfinden, dass die Pädagogen immer mehr Kennwerte kriegen oder Forschungsergebnisse in die Hand bekommen und sagen, diese Methode ist besser als die andere. Nee, warum? Jetzt kommen wir auf einen ganz wichtigen Punkt, weil die Frage war auch nochmal, wie können wir Kompetenz anders fassen? Wir haben vorrangig einen technizistischen Kompetenzbegriff in der Diskussion. Kompetenz als da ist irgendwas in mir drin, ne? Stabil. Und wenn das jemand kann, das und das, ne? Wir haben ja immer so jetzt ganz detaillierte Beschreibungen, was Können ist in Modulhandbüchern. Studierende können, so. Und sofern man ein Modul bestanden hat, bedeutet das auch, dass man diese Person gar nicht mehr dazu nötigen kann, nicht, dass ich das wollte, aber man könnte auch gar nicht darauf hinweisen, da ist vielleicht ein Defizit, sondern die Person kann dann immer sagen, wieso, ich habe es doch bestanden, ist doch hier dokumentiert, ich habe diese Kompetenz, von mir kann keiner mehr verlangen, dass ich das ein zweites Mal erwerbe. Das ist das technizistische Kompetenzdenken. Und was immer davon ausgeht, dass Kompetenz ein stabiles Merkmal in mir drin wäre. Und ich glaube, dass es das nicht ist. Sondern viel stärker der Kontext erstens eine Rolle spielt. Und was heißt das, Kontext? Das heißt zum Beispiel, dass ich in dem Moment, wo ich in einem Kontext handle, auch mir klar werde darüber, was ist richtig und was ist falsch. Also wenn wir jetzt nicht davon sprechen, dass jemand zufälligerweise etwas richtig getan hat, aber nicht dahinter intentional steht, sondern einfach nur zufälligerweise, ja, ich weiß es nicht, was man da sagen kann, zufälligerweise mit dem Auto irgendwo hergefahren ist und dadurch irgendwas bewirkt hat, aber was mit der Intention überhaupt nicht in einem Zusammenhang stehen würde oder sowas, ne? So, also das heißt, wenn ich intentional etwas tue, was richtig ist, muss ich auch wissen, dass es richtig ist und warum es richtig ist. Erst dann, wenn ich diese Urteilsfähigkeit habe, das richtig einzuschätzen, ich fahre jetzt nicht über die Kreuzung, selbst wenn ich grün habe, weil ich sehe und ich einschätzen kann, dass da jemand mit einer zu großen Geschwindigkeit von der anderen Richtung kommt und das nicht mehr abbremsen kann, dann weiß ich, dass das richtig ist, obwohl es eigentlich richtig ist, bei grün zu fahren. Ne? So, also das heißt, ich muss diese Dinge wieder in einen Zusammenhang stellen, ich muss auch wieder Unmittelbarkeitsüberschreitung, ich muss vorhersehen, was geschieht denn gerade in dieser Situation, worauf steuere ich denn zu? Warum ist es zum Beispiel, das war auch ein Fall, wenn wir nochmal auf den Simulations-OP zurückkommen, in einer Herzoperation war es tatsächlich so, dass die Herz-Lungen-Maschine falsch eingestellt war. Sie war nicht mal kaputt, sie war einfach falsch eingestellt. Und bis diejenigen das rausgekriegt haben, sie haben dann an dieser Maschine herumgedoktert und was weiß ich alles. Ja? Und dann wollten sie ganz schnell, weil sie es irgendwie nicht gecheckt haben, wollten sie auch noch einen Teil austauschen. Und irgendeiner, dann, ne, dann ging das so, da sitzen die Kardiotechniker teilweise eben auch so auf Abruf in so einem Wartezimmer. Und dann kam einer nach dem anderen rein und alle waren, ne, ganz nervös und doktorten an dieser Maschine rum, bis dann einer die Eingebung hatte und erzählte das auch. Der hat einfach ein Beatmungsgerät, Gasflasche vom irgendwo von der Wand gerissen und dem Patienten einfach diese Beatmungsmaschine aufgesetzt, weil es ja immer darum geht, wiederum den Patienten zu beatmen und nicht jetzt als erstes technische Detail zu klären. Ja? Also welche Prioritäten setze ich? Ne? Ja. Das war schon wieder die gleiche Sache, die jetzt vergessen wurde. Ja, es sind so typische Fälle. Also das eine war, dass das die Studentinnen und Studenten, beziehungsweise es gibt gleichzeitig auch Auszubildende, die da drin sind, die haben das vergessen, aus einem Grund, dass sie sich auf die Technik konzentriert haben und nicht mehr auf den Patienten. Ja, und in dem anderen Fall war es eben Realität. Der Patient, der wäre wirklich gestorben. Ja, das war ja dann eben anders als im Simulations-OP, wo man sich eben diese Fehler ja leisten darf. Das ist ja, das ist immer das Gute, dass man Simulationsszenarien die Fehler nicht gravierend sind. Und in dem anderen Fall wäre es gravierend. Ja. Was ich jetzt letztendlich muss ja jemand auch zuständig sein, also woran die, kann ja eigentlich auch eine Unterbesetzung vom Personal sein, weil eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass gerade bei so einem OP jemand den Patienten beobachtet, oder? Ja, nun ist es also, so. Also wenn sich da alle auf die Technik konzentrieren, muss es ja im Grunde genommen so eine Aufgabenverteilung geben, die erlaubt, dass einer den Patienten im Blick hat und sieht, wenn er dann blau anläuft. Ja, also genau. Entschuldigung, weil das aber das ist ziemlich schnell, wenn jemand also nicht mehr beatmet wird. Richtig. Ne? Aber das sind genau diese Punkte in Sekundenschnelle. Was habe ich da an Handlungsrepertoire, was ich in Sekundenschnelle abrufen kann? Und das hat in dem Sinne dann wiederum nichts mit Unterbesetzung hier zu tun, sondern auch tatsächlich damit, wie flexibel bin ich wiederum in meinem Denken, dass ich also auch nochmal hinterfragen kann, selbst in so einer Situation. Das ist ein relativ, also was man psychologisch gut erklären kann, Aufmerksamkeit wird unter diesen Stresssituationen eben auch psychisch so beeinflusst, dass man quasi diesen Tunnelblick hat. Man konzentriert sich auf ein Detail und ist völlig festgebissen auf dieses eine Detail. Ja, und da bin ich jetzt genau an diesem Punkt, Achtsamkeit. anders jetzt als eben von der buddhistischen Tradition, wo es auch genau dann sozusagen um die körperliche Einübung dessen geht, dass ich mich nicht eben auf bestimmte Gedanken versteife und nicht immer in gleichen Mustern immer nur denke und dieses Hamsterrad, was man sich ja manchmal sozusagen schafft, ja, wie man aus diesen Hamsterrädern dann rauskommt. Dazu sind ja die buddhistischen Techniken gedacht. Ich verstehe jetzt aber die Achtsamkeit tatsächlich als auch eine Aufgabe, die im Team zu lösen ist. Genau. Und dann auch darauf achten, dass Teammitglieder sich eben gerade nicht nur auf dieses eine Detail versteifen. Es ist zwar richtig, dass das Detail, diese eine Komponente der Herz-Lungen-Maschine irgendwie nicht richtig eingestellt war und man hätte es austauschen können, man hätte vielleicht drauf kommen können, weil es ein mechanisches Gerät war, dass quasi das um 380 Grad überdreht war, diese Anzeige, und deswegen nicht richtig funktionierte. So, aber im Grunde war es einfach nur falsch eingestellt. Man hätte es nicht austauschen müssen. Aber da kommt man eben erst nur mit langsamen und nach großem Nachforschen drauf, dass es auch hätte einfacher gehen können. Nur, was ist eben in dieser Situation das, wo ich die Priorität drauf lenken muss? Und das wiederum, wie kriege ich dieses, ich bin unter Stress, fokussiere nur auf einen Punkt, und wie kriege ich dieses, ich muss ja noch an andere Dinge denken, wie kriege ich das hin? Und ich mache es jetzt ganz unsystematisch, ja? Ich will jetzt gar nicht meine PowerPoint holen und dadurch pauken, sondern es gibt Studien, die ich sehr interessant finde, aus den USA von einem Organisationssoziologen und einer Organisationssoziologin. Die heißen Carl Weick und Kathleen Sutcliffe. Die Teams in, wie das auf Englisch dann heißt, High Reliability Organizations untersucht haben. Und ich habe vor einem halben Jahr auf einer Tagung auch jemanden kennengelernt, der genau diesen Ansatz übertragen hat auf Gewaltprävention, und zwar wo es um sexuelle Übergriffe geht. Finde ich ganz spannend, dass man da, also man kann eigentlich in allen Richtungen sozusagen auch die Anschlüsse suchen. Immer dann, wenn Teams eben zusammenarbeiten, könnte es sein, dass sie sich so verstehen, wie sich die Organisationen verstanden haben, die eben die beiden da untersucht haben. Also er nennt sie, oder sie beiden nennen sie eben HRO, also High Reliability Organizations, und sagen, das, was sie da praktizieren, ist quasi eben Mindfulness. Und zwar schaffen sie sich quasi eine kognitive Infrastruktur, indem sie immer wieder Fälle analysieren gemeinsam. Was sind die Fehlerursachen gewesen? Was sind potenzielle Anzeichen schon gewesen dafür, dass eine Krise entstehen konnte? Man nimmt auch gerade die ungewöhnlichsten Fälle, also nicht die, die regelmäßig auftreten. Und dass man sich quasi in der Regelhaftigkeit der Prozesse sozusagen einschweißt und denkt eben, wenn es häufig so ist, dann ist es halt immer so, ne? Dieses Verwechseln gerade. Das macht ja diesen Bereich der High Reliability sozusagen aus, der hohen Zuverlässigkeit, die ich herstelle, dass ich sage, es gibt die ungewöhnlichsten Fälle, wie eben dieses, warum kommt neben einem Erdbeben in Fukushima auch noch der Tsunami? Genau das haben ja diejenigen, die den Plan ausgeheckt haben, nicht vorhergesehen. Das ist diese ungewöhnliche, aber auch gar nicht so ungewöhnliche wiederum Zusammenkunft von einem Tsunami und einem Erdbeben geben kann. Ist aber nicht mitgedacht worden. Ne? Also diese Form der Unmittelbarkeitsüberschreitung könnte man sagen, also wenn das, was ich mir an Szenarien so vorstellen kann, wenn ich die aus meiner Praxis heraus immer wieder neu studiere und auch mit einer Neugier besetze, dass ich sage, wow, das bringt mir jetzt wirklich neue Erkenntnisse. Ich weiß, dass ich das zwar im Alltag nicht regelmäßig anwenden kann, aber wie Forschende gehe ich daran und sage, wow, das ist ja also ein toller Fall, um ihn zu begreifen, um die eigene Praxis zu begreifen wiederum, warum ist das denn so gewesen und nicht anders? Und wie hätte ich in diesem Fall handeln können, richtig handeln können? Und bei dieser, also von dem, was dieser Typus High Reliability Organization alles so leistet, gibt es noch 4 weitere Punkte. Das wäre auch sowas wie, ich widerstehe einer Simplifizierung von Erklärung. Ich versuche gerade nicht das, was wir in vielen, vielen Weiterbildungsseminaren so als Kultur haben. Da kommt einer und sagt, ich mache es mal ganz einfach. Ja? Ich mache dieses 3 goldene Regeln oder was weiß ich und ich mache ein schönes kleines Modell und sozusagen, als ob das der Schlüssel für die ganze Wirklichkeit wäre. Also es ist eine Kultur, die immer wieder praktiziert wird, zu sagen, ja, um die Dinge zu verstehen, brauche ich Ansatzpunkte, aber ich versuche möglichst, das Ganze nicht in eine Erklärung, eine Weltformel zu pressen, die immer anwendbar ist. Das ist ein anderer Umgang übrigens dann mit Wissen wieder. Ne? Also auch wir, was wir in der Universität vermitteln, auch da tun wir ja so, als ob es darum geht, dass wir das goldene Wissen vermitteln, was überall anwendbar wäre. Und wichtiger wäre es, also es gibt auch diesen Begriff des negativen Wissens, was bedeutet, ich habe eher sozusagen im Sinne eine Schutzfunktion zu aktivieren, nämlich ich habe mal einen Fehler gemacht und in dem Moment kommen mir die Erinnerungen auch daran, wie ich diesen Fehler, wie er mir unterlaufen ist. Diese Zusammenhänge kommen ja. Und das wird eher so unter dem Begriff des negativen Wissens behandelt, dass wir uns daran erinnern, hey, pass jetzt auf, da gibt es etwas, wo du in die Falle tappen kannst, möglicherweise eben was mit den Heuristiken wieder zu tun hat, dass wir also uns eine Vorstellung machen, die inadäquat ist in Bezug auf den Gegenstand, den ich eigentlich da begreifen müsste. So, und jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, also sowas wie auch die Bereitschaft zur Flexibilität, dass ich also nicht sage, etwas ist immer so und auch von der Werthaftigkeit, das ist auch nochmal so eine ganz interessante Sache. Welche Werte lebe ich? Und was ist mir wichtig? Solche Werte sind meistens auch damit verknüpft, wie ich zum Beispiel sage, zu mir sage, wenn ich das und das tue, dann bin ich eine gute Dozentin oder so. Ja? Und je stärker quasi diese Sätze, eine gute Dozentin weiß immer die Antwort. Ja? Diese Ausschließlichkeit, mit der ich solche Sätze lebe, macht es für mich schwer, zum Beispiel in einer Situation auch zuzugeben, Leute, ich weiß es nicht. Ja. Je mehr setze ich mich unter Druck, in jeder Situation alles zu wissen. Ne? Ja, was mich eben dann wiederum in meiner Flexibilität handeln zu können, extrem einschränkt. Weil ich, was fange ich denn an, wenn ich diese Rigidität auch eines solchen Satzes lebe? Ich versuche natürlich immer so zu tun, selbst wenn ich es nicht weiß, als ob ich es wüsste. Ich habe sämtliche Kompensationsstrategien und ich weiß nicht, wer vielleicht auch im systemischen Denken zu Hause ist. Die systemischen Therapieansätze beobachten auch immer, wie zum Beispiel das ganze soziale Umfeld auch mit eingebunden wird. Ja, in Kompensationsstrategien. An den Universitäten kann man das manchmal ganz toll beobachten. Es ist, ich sage es mal ganz toll, aber es ist auch ganz schmerzhaft, wenn man sieht, wie stark andere Menschen instrumentalisiert werden, damit jemand seine Inkompetenz kaschiert. Ne? Oder betriebliche Kontexte. Ne? Ja, systemisch mal betrachtet, wie viel Energie wird da reingesteckt, damit irgendjemand seine Inkompetenz nicht zugeben muss. Und Mensch, wie viel Energie würde das freisetzen, wenn einer mal sagt, Leute, ich weiß es nicht. Ja? Und gerade auch Krankenhausteams, wo der Chefarzt, der Chirurg oder sowas auch mit einer Rolle ausgestattet ist, traditionell, die sagt, ne, der muss alles wissen. Und der muss genau wissen, wo das Team jetzt hin muss. Der muss Leadership sozusagen hier, der muss die Führung übernehmen. Ja, und wie häufig ist es, dass der also so ausgestattete Chirurg falsche Anweisungen gibt, statt einfach zuzuhören, so, wer hat jetzt genau den richtigen Blick? In welcher Situation befinden wir uns denn überhaupt? Also, das auch nochmal zur Frage. Ja, ja, das blockiert ja dann eigentlich auch dazu die Möglichkeit der Kooperation und des Findens gemeinsamen Lernens, also gemeinsamer Lernprozesse. Ja. Also, genau. Wird ja dann geradezu unterbunden. Ja. Genau. Ja, also das wäre sozusagen im Sinne nochmal kognitive Infrastruktur, wie er das genannt hat. Ich finde den Begriff nicht so ganz schön, aber es ist eigentlich eher dieses, wenn ich mal von dieser Art des Arbeitens zurücktreten würde, eine Rolle auszuüben, die quasi sich immer unter diesen Druck setzt, ich muss alles wissen und ich muss hier den Ton angeben und dann auch diesen ganzen... also auch andere Leute damit einbezieht. Hier funktioniert jetzt auch so, ne? Dass ich da niemals sagen muss, ich weiß es nicht. Oder bitte hilft mir einer. Ja? Dass ich aus diesem hohen Ross nicht runterkommen muss. Und das scheint mir ganz kurz einfach die ganz große Frage der Kooperation immer wieder zu sein. Weil ich darüber nicht kooperativ werde und schon gar nicht eine intellektuelle Kooperation herstelle. Ich stelle eigentlich nur Formen des Gehorchens her. Ich stelle eine Form des nach Planhandeln oder nach Vorschrifthandeln her, aber niemals eine, die sich nochmal bewusst wird, in welcher Situation befinde ich mich und ist es denn überhaupt angemessen, ist es richtig in dieser Situation, dass wir so handeln. Wir haben zwar in 99 der Fälle richtig so gehandelt. Aber vielleicht ist in diesem einen einzigen Fall dieses Handlungsmuster eben falsch. Also brauchen wir auch wieder dieses, ich muss mich davon lösen, dass ich meine Mitarbeiter, also ich weiß nicht, ob jetzt jemand schon Führungsverantwortung trägt, aber auch wenn man Kollegen sich anschaut und auch die Frage, was traue ich anderen Kollegen zu oder was habe ich eigentlich für Erwartungen, was andere leisten, worauf ich mich verlassen kann. Ja, wenn ich dann nur diesen technizistischen Blick auf Kompetenz habe, ach ja, der kann das, also macht er das. Dann habe ich genau das Problem, dass ich daraus nicht mehr wieder eine neue Konstellation kreieren kann und das in Frage stellen kann, sondern man geht mit der Selbstverständlichkeit immer wieder davon aus, der hat es doch immer gemacht, warum macht das nicht diesmal? Oder ich bin davon ausgegangen, der macht das doch immer. Ne? Ja. Vielleicht eine kleine Verbindung zur Praxis, ist ja jetzt praxisnah, aber vielleicht für die Praxis in der Krise. Ja. Wir versuchen das jetzt zum Beispiel genau sowas auszuschalten über Rotationsprinzip. Ja. Dass nirgendwo sich sowas ansammelt und ja. Also irgendwie, genau. Dass eine vermeintliche Kompetenzansammlung stattfindet, die aber immer eine Illusion ist. Das genau. Ja. Und das wäre jetzt genau das, was ja. Richtig. Ne? Also es ist etwas, was sozusagen auch in der Kultur eines solchen organisationalen Zusammenhangs mitgelebt werden muss. Das ist quasi die Botschaft auch von den Untersuchungen, was White und Sutcliffe gemacht haben. Die haben zum Beispiel die Feuerwehrteams untersucht, die in den USA die Waldbrände und in den Griff bekommen müssen. Nicht? Auch das ist eben etwas, was in Blitzschnelle muss gehandelt werden, aber was ist das Richtige? Wie überblicke ich das Ganze? Unglaublich schwierig. Ja? Die Gebiete, in denen die Waldbrände sind viel zu groß. Wie überblicke ich das Ganze? Also das stellt auch sozusagen komplett das auf den Kopf, was wir bisher unter Organisation verstanden haben. Ein Organisationsbegriff klassischer Art sagt, da ist also sozusagen die Leitung. Und dann sind das die Ausführenden da unten. Und die Leitung hat den Plan und die weiß, was richtig ist und die gibt auch die Anweisungen. Und die unteren müssen korrekt ausführen. Wenn ich aber nicht wissen kann, wenn ich den Überblick nicht habe, muss dieser Überblick zum Beispiel auch wieder kooperativ hergestellt werden. Ich muss ihn eigentlich durch ganz viele Tätigkeiten im Alltagsgeschehen immer wieder neu herstellen. Wenn einer das nicht überblicken kann oder auch ein Leitungsteam nicht überblicken kann, was der Fall ist, muss die Kommunikation hergestellt werden, die von unten auch die Beobachtungen immer wieder dargibt. Konnte man übrigens auch im Simulations-OP sehen. Denn da ist es tatsächlich auch so, es gibt niemanden, der ganz genau alles sieht. Es gibt einen Anästhesisten, der sieht eben bestimmte Werte auch über den Körper, dann gibt es die Kardiotechniker, sieht auch bestimmte Werte und dann gibt es eben Chirurg und Assistenzarzt, die sehen halt den konkret geöffneten Brustkorb und haben dann eben auch zum Körper den Kontakt. Aber ein Teil des Teams hat diesen konkret sinnlichen Bezug zu dem Körper des Patienten nicht mehr. Ich kann jetzt nicht einordnen, aber was ist denn mit der Nicht-Kooperation? Also man kommt in eine Gruppe, die gerade irgendwas macht, sich um die Technik von der Herz-Lungen-Maschine kümmert. Und sie hat ja eigentlich die Anforderung an die neue Person, macht Mithilfe, um uns das Problem zu lösen. Und die Person denkt aber, nee, ich mache nicht bei euch mit, weil ihr liegt nämlich falsch. Ich kooperiere nicht mit euch, ich atme den Patienten. Ja, das kann man so nicht verstehen. Also man muss sich sozusagen wirklich wie so eine Art organischer Teamkörper verstehen. Also eine Herz-Lungen-Operation oder eine Herzoperation, herzchirurgischer Eingriff, ist niemals als Handlung eines Einzelnen möglich. Geht nicht. Ich brauche immer das gesamte Team. Sonst ist diese Handlung gar nicht zu vollziehen. Ja? Mich würde jetzt interessieren, wenn man ein Team hat, das in der Dauer überall zumindest, das ist eigentlich immer über das Maximum. Ja. Dann versucht man jetzt solche Konzepte, also Mindfulness als Teamfähigkeit oder als Teamkonstrukt, kann es dann richtig vielleicht auch umkehren, dass es dann noch in dem Fall so eine zusätzliche Aufgabe ist, die überlastet, mit verstehenden Fragen. Ja. Also, das ist mal, also, wie kann das Konzept schief gehen? Mhm. Oder was ist das? Es ist leichter sogar, dass es schief geht, als dass es gelingt. Ja. Was sind die Fallstricke? Die Fallstricke sind die, dass ich zum Beispiel eben nicht weiß, was ich kommuniziere und in welcher Situation überhaupt eine bestimmte Information für andere wichtig wäre. Auch das ist Unmittelbarkeitsverschreitung. Ich muss nicht nur denken, was sehe ich gerade und glauben, dass das, was ich sehe, für alle auch evident ist. Ich sehe das vielleicht, aber für andere ist das vielleicht überhaupt nicht klar, dass das der Fall ist. Ne? Also muss ich es anderen mitteilen, die es so nicht sehen können. Es muss eine klare Ansage geben. Aber das muss ich auch machen in der Sache, dass ich sage, ja, für mich ist es gerade ersichtlich, aber für andere nicht. Ja? Aber ich kann auch, ich meine, ich könnte natürlich sozusagen sehr egozentrisch auch in einem Team spielen und immer sagen so, bei mir kommt jetzt das und das und das an. Und ich sage wirklich, also ich überfrachte quasi auch die Teamarbeit mit meiner eigenen Wahrnehmung und setze sogar auch meine eigene Wahrnehmung so zentral und raumeinnehmend in dieses Team hinein, dass das Team auch nur noch sagt irgendwie, ja, wir sind sozusagen hängen an den Gesichtszügen unseres großen Leaders, ja, dann ist möglicherweise auch genau die Fähigkeit eines Teams völlig eingeschränkt, indem alle nur kleine Ableger von dem Leader sein wollen. Also eigentlich kommt es auch wiederum auf die Individualität jedes Einzelnen an, zu sagen, so, ja, ich kann verstehen, du siehst die Dinge gerade so, aha, das ist für mich total interessant. Jetzt pass mal auf, was aus meiner Perspektive, was ich alles gesehen habe. Ne? Und dann kommen wir ins Gespräch und müssen es vielleicht mal aushandeln. Das ist auch natürlich ganz schnell, wo man schnell reagieren muss, auch nicht unbedingt immer möglich. Ne? Aber trotzdem, dass ein Team dafür sich mal Zeit nimmt und auch weiß, was mir auch die Leute, die ich da befragt und beforscht habe, gesagt haben, ist, dass sie niemals, völlig unbekannt, zusammengewürfelt eine Herzoperation durchziehen würden. Es ist ganz wichtig, dass ein gewisser Bekanntheitsgrad unter den Teammitgliedern vorhanden ist, weil es eben ja keine standardisierten Abhandlungen sind, die sie machen müssen, sondern weil es eben etwas ist, wo auch einzuschätzen ist, wenn der ansagt, hier, brennt's. Ja? Vielleicht sind da irgendwie hysterische Mitarbeiter sozusagen, der sagt alle Nase lang irgendwie, hier brennt's. Nee, also wenn man sagt, wenn der sagt, hier brennt's, dann ist es wirklich ernst. Diese kleinen Nuancen sozusagen, die muss man wissen, die muss man kennen. Das heißt also, dieser Bekanntheitsgrad ist enorm wichtig für also Teams, die in so hoch anspruchsvollen Arbeitszusammenhängen etwas verbringen. Das leuchtet mir vielleicht ein, dass Organisationen, wenn sie sozusagen in der Form umstrukturiert sind, möglicherweise effizienter sind, vermutlich glücklichere Mitarbeiter dann haben. Was ich mich dabei immer frage, das ist jetzt keine besondere Frage, sondern das ist eine Frage, mit der ich mich auch immer umschlage, ist es nicht sozusagen böse formuliert, nicht nur auch dann eine Art von neuer und besserer Ausbeutungssituation sozusagen für mich und andere, die ich gleichzeitig mitschaffe, über den sozusagen bessere Kooperation in Arbeitsverhältnissen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel in der Lehre, wenn ich jetzt lehre, ne, so und so, wäre es unnötig, wenn sozusagen in diesen Lernbegriff habe, den Kooperationsbegriff und so weiter, und verändere ich dann jetzt im Sinne von zum Beispiel Unmittelbarkeitsüberschreitung auch Praxis tatsächlich, im Sinne von auch struktureller Veränderung oder also sozusagen für mich Leute in der Praxis, die dann in der in schlechten Arbeitsbedingungen mit sozusagen Klientinnen, wenn sie zu wenig Zeit haben beispielsweise, einfach nur besser kooperieren, vielleicht punktuell sogar etwas Besseres erreichen, wo es halt strukturell aber blind werden gleichzeitig über ihre sozusagen bessere Arbeitsbedingungen. Das ist jetzt sozusagen nichts, was ich jetzt Ihnen sozusagen anlassen möchte, sondern dass ich mich immer frage bei diesen Ja, ja, im Prinzip sozusagen steckt da so ein implizit auch noch irgendein Rationalisierungsmoment drin. Ja. Das ist natürlich irgendwie besser laufen am Ende, im besten Fall. Also genau, könnte jedenfalls rauskommen. Heißt dieses Besserlaufen nicht am Ende irgendwie in der Struktur, dann muss ich gar nichts verändern, ganz im Gegenteil, ich kann das sogar noch eine Mitarbeiterin einsparen, die vorher irgendwie eingesprungen ist für die dauernd im Burnout war. Also zum einen würde ich sagen, verlangt zumindest dieses Können zu entwickeln, immer wieder auch einen Spielraum. Wenn ich nur auf Anschlag arbeite, also das, was ja in den Kliniken Praxis ist, dass es eigentlich Operationen am Fließband gibt. Das kann natürlich sein, dass diese Operationen geübter sind und ich glaube auch, dass dann ein Stück Übung da natürlich dann reinkommt. Man gestaltet mittlerweile ja auch die Zusammenarbeit in Krankenhäusern um. Es gibt plötzlich nicht den Chirurgen, der alle chirurgischen Eingriffe macht, sondern es gibt zum Beispiel auch den, das heißt Physician Assistant. Das heißt, das sind zum Beispiel diejenigen, wenn ein Bypass gelegt wird, muss immer ein Stück Vene aus dem Bein entfernt werden, was man dann transplantiert. Und diesen Vorgang, der wird mittlerweile delegiert an diesen Physician Assistant. Das sind welche, die sich eben in der Fortbildung darauf spezialisiert haben. Die machen das dann am Fließband sozusagen. Ja? Immer nur die gleiche Art der Operation. Und man kriegt dadurch, also durch diese Einübung, in gewisser Weise auch einen Moment höhere Sicherheit in die Praxis hinein, als wenn das jemand macht, das wissen wir ja auch, ne? Die Chirurgen, die bestimmte Operationen selten machen, machen natürlich häufiger Fehler. Ist logisch. Und andererseits kriegen wir durch diese Spezialisierung auch wiederum eine Einschränkung des Berufsbildes hin. Und wir haben eben da eine Art neuen Fließbandarbeiter, ich versuche es mal so auch krass zu formulieren. Ja? So. Und andererseits, aber das, was ich an kooperativer Kompetenz meine und auch mit der Achtsamkeit, ist eine Form, immer wieder, wie auch Forschende, an die eigene Praxis heranzugehen, um darüber nachzudenken, guck mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier ein Element verändere, um die eigene Praxis noch tiefer und noch genauer zu durchdringen, sodass ich auch für den ungewöhnlichsten Fall noch verstehen kann, warum ist es gerade in dieser Situation richtig, das Widersprechende zu tun, zu dem, was ich in 99% aller Fälle mache, aber in diesem Fall zum Beispiel richtig mache. Ein Fall, den mir jetzt gerade jemand erzählt hat, da war der Ehemann, der Arzt ist, die beiden waren auf irgendwie auf der Durchreise und haben gesagt, komm, wir gehen nochmal irgendwo essen. Und dann haben sie sich dann hingesetzt auf der Terrasse, was getrunken und einen Antipasto-Teller bestellt. Der hat sich plötzlich verschluckt an einer Auberginenschale. Und diese Auberginenschale hat sich auf die Kehlkopföffnung gesetzt. Und der hat das richtig erkannt. Und da gibt es einen Reflex, ne? Weiß nur ein Arzt, es gibt einen Reflex, der dazu führt zum Herzstillstand. Weil also es gibt so eine ganz kleine Öffnung sozusagen nur noch, wo dann der Sauerstoff durchkam. Und er wusste ganz genau, was er zu tun hatte. Er hat sich nämlich auf den Vierfüßlerstand hingekniet und den Kopf nach unten und dann ganz ruhig weitergeatmet, weil er wusste, dass er mit ganz wenig Sauerstoff auskommen musste. Es ist ein Fall, der passiert so selten und dieser Mensch hat überlebt, dadurch, dass er auch den Rettungskräften, die dann geholt wurden, die Anweisung gegeben hat, bitte, dreht mich nicht hier um, ich krabbel jetzt selbstständig auf diese Bahre und ich gehe selbstständig in diesen Krankenwagen hinein, sonst wäre der gestorben durch diesen Reflex. Das ist irre, ja. Das sind so völlig ungewöhnliche Beispiele, aber an diesen Fällen muss man natürlich eben seine eigene Praxis besser studieren und besser verstehen, warum ist das in diesem konkreten einzelnen Fall richtig, das und nicht das zu tun, was in 100 anderen Fällen eben im Krankenwagen passiert, dass man jemanden auf die stabile Seitenlage und so weiter legt. Ne? Das ist eine andere Form und dafür braucht es Zeit. Das ist überhaupt etwas nicht, was dann quasi diesen Rationalisierungspraxen entsprechen kann. Widerstrebt dem Ganzen. Ja. Und es ist etwas, wo die eigene Praxis auch als eine beständig in Entwicklung begriffene gesehen wird. Ich glaube, nochmal kurz zusammenfassen, weil ich das jetzt richtig verstanden habe, dass sozusagen kooperative Kompetenz ist all das zusammen, dass man selber Fehler zugeben kann, dass man seine Heuristiken reflektiert und so weiter. Sprich, wenn wir überlegen, wie kann man es entwickeln, würdest du sagen, dass sozusagen, wenn man diese Unterpunkte, also im Einzelnen sozusagen durch dadurch vorleben oder so, ja, den Rest seines Teams oder sei es sein Kind oder so nahe bringt? Ja, es ist, entwickelt, oder es ist ein gemeinsames Entwickeln. Jetzt lass uns zusammen, wir haben also eine bestimmte Form der Praxis, nicht irgendwie, ne, wir können irgendwie alles, sondern wir haben ein bestimmtes Können zu entwickeln, sei es eben eine Form, ich operiere sicher oder ich bin in einem Kontext, pädagogischen Kontext zum Beispiel, arbeite in einem Team. Lass uns gemeinsam immer wieder unsere Praxis hinterfragen, warum funktioniert etwas, warum nicht. Ich reflektiere meine Fehler, dazu muss ich sie natürlich auch zugeben können. Ja. Wie viel habe ich damit zu tun? Wie viel ist mein Anteil daran, dass zum Beispiel die Aufmerksamkeit nicht auf das Wesentliche, sondern auf etwas Unwesentliches gelenkt wird? Genau, so könnte man es zusammenfassen erstmal auch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, Ich wollte vielleicht zu dem Ansatz, eben diese Angst zur Rationalisierung, weil ich glaube, das ist ganz wichtig vielleicht auch zu verstehen, wenn ich reflektiere und Teamarbeit, das ist der ganz wichtige Faktor Zeit. Und eigentlich Rationalisierung bedeutet ja auch immer, man will eigentlich Zeit wegkappen. Ja. Weil eigentlich, denke ich mal, zur Zeit einfach feststellen, es funktioniert nicht, es geht nicht. Und damit, wenn man sich auf solches kooperatives Arbeiten einlässt, dann muss halt auch klar sein, okay, da kann ich der Mitarbeiter eingespart werden. Bleiben wir beim praktischen Beispiel, zum Beispiel Krankenhaus. Wenn ich in einer Simulation arbeite, dann heißt es, ich habe ein Simulationsloch, wo ja trotzdem der normale Praxisbetrieb nebenbei weiterlaufen muss. Und dafür brauche ich ja die personellen Kompetenzen. Das ist, würde ich sagen, rein praktisch vielleicht auch ein Grund, warum es heutzutage eben kaum gemacht wird. Weil eben bei uns noch der Rationalisierungsgedanke ganz groß dabei ist. Und dann sagt man, okay, wir haben an sich haben wir eigentlich keine Ressourcen dafür, um kooperatives Handeln so zu machen. Man versucht so ein bisschen auf die Haut-auf-Methode, dass man sagt, okay, es werden irgendwelche Workshops gemacht oder ganz kurz, dann anderthalb Stunden oder so, wo man hinterher aber eigentlich schon sagt, okay, das funktioniert so nicht, also es geht so nicht. Und also vielleicht haben wir mal Glück, dass da dieser Umschwung hinkommt, dass man sagt, okay, man will die Ressourcen vom kooperativen Handeln haben, von Teamfähigkeit, von Teamwissen, dann heißt es aber auch, wir müssen dafür die zeitlichen und damit auch die personellen Ressourcen dafür schaffen. Dass das im Moment eine Idee ist oder ein Wunsch ist, finde ich zumindest ist relativ klar. Aber ja. Ja, alle Krankenhäusern ist es halt zum Beispiel dann auch genau das Problem, Simulations-OP gibt es, aber den Ärzten wird einfach nicht die Zeit gegeben, sich dann in diesen Zusammenhängen weiterzubilden. Ja. Ja. Ich habe eine Sache, als ich eben nochmal, also ich habe eigentlich drei Sachen. ich hatte so ein bisschen das Gefühl im Verlauf, ich muss leider gestehen, dadurch, dass ich nicht, also weil es nicht die ganze Zeit über sehr konzentriert ist, was mir auch geärgert hat. Ich hatte den Eindruck manchmal, dass diese Achtsamkeit etwas zu tun hat, auch so mit Zweck gerichtet sein. Also das Wissen jederzeit an die richtige Stelle platzieren können, ist ja auch etwas, was durchaus so ein System, und du hast ja sowas Ähnliches gesagt, also in die Richtung vom System auch gefordert und gefördert wird eigentlich. So, du musst dein Wissen jederzeit abrufen, also am besten diese Abwägung, ich meine, ich finde, das hat es ja auch symptomatisch für die Gesellschaft, wenn sie jetzt gerade ADHS so sehr pathologisiert oder irgendwie überhaupt diesen Begriff davor bringt und das dann so zum Problem erhebt und sagt, okay, es sind Menschen da, die können etwas, was offensichtlich in dieser Gesellschaft ganz wichtig ist, nicht, nämlich, wenn der Lehrer oder Lehrerin schnippt, dann muss dort praktisch darauf geachtet werden und es darf auch praktisch keine Selbstbestimmung sein in der Auswahl, was mir selber jetzt gerade wichtig ist. Genau. Und das ist ja in dem Moment dasselbe eigentlich, denke ich. Zum Beispiel in dem Moment, wo jetzt irgendwie ein Patient beatmet werden darf, kann ich nicht denken, oh, das ist interessant, ich könnte jetzt mal solitär spielen oder so auf dem Computer. Nee, ich muss jetzt an die Sachen denken, an die ich wirklich, an die Umstände mich so, auf zu denen die Umstände mich zwingen. Da würde ich sagen, das Interessante ist, dass ja das in der Regel autoritär strukturiert ist. Also das habe ich immer wieder rausgehört, dass diese autoritäre Struktur dazu führt, dass Leute sich verlassen, dazu ist mir genau ein Axel eingefallen, der hat ja gesagt, irgendwie in einer Art Bürokratiekritik, irgendwie die unteren ausführenden Organe, die kleineren Organe von der Bürokratie vertrauen den großen und zentralen Institutionen in ihrem Einblick in die Allgemeinheit und die großen Institutionen, den kleinen, in den Einblick in das Konkrete und so täuschen sie sich gegenseitig. Ja. Und das ist ein bisschen. Genau. Und der Apparat, der sozusagen sich selbst die Realität auch schafft, ne? Also sozusagen glaubt natürlich auf eine Realität hinbezogen, rational zu handeln, aber er schafft sich selber erstmal überhaupt die Realitätssicht, die eigentlich im Endeffekt die Rationalität nur wiederum als Effekt eigentlich erzeugt. Ne? Ja. Genau, jetzt meine Frage ist, kann ich das also so sehen, dass das, was du beschrieben hast, auch also das Problem, dass das kooperative Handeln auch unsere Probleme in diesen Strukturen darstellt, ein innersystemischer Widerspruch ist, dass etwas gefördert ist, was aber in der Art und Weise der Strukturen, die dieses System uns bereitstellt, nicht fördert, also nicht möglich ist, also in diesen autoritären Strukturen, ist die Achtsamkeit gefördert ist, die Zielgerichtetheit. Die gibt es also in autoritären Systemen, glaube ich, wird es die nicht geben. Es wird in autoritären Systemen Haltungen geben, von wegen eben die Autorität weiß, was richtig ist. Ich muss befolgen, was die Autorität sagt. Und das ist nicht das kritische Hinterfragen, da könnte die Autorität vielleicht mal Unrecht haben. Es ist auch nicht die Bereitschaft dazu, sich das anzuhören, weil es ja eigentlich Energieverschwendung, also vom Standpunkt eines autoritär strukturierten Systems, ist es Energieverschwendung, in Frage zu stellen, was die Autorität ansagt. Das ist völlige Energieverschwendung. Es muss das ausgeführt werden, was von oben entschieden wird. Ja? Und da funktioniert man eben. Und man funktioniert in einer Weise, wo man auch den Subjektbezug eben verliert. Ich verliere den Bezug zu mir selbst. Das ist auch das, was natürlich dann zum Punkt so psychische Störungen führt. Ja? Ich verliere den Bezug zu mir selbst, weil ich gar nicht weiß, was ich selbst will. Ich muss ja das wollen, was andere von mir wollen. Ich habe nicht den, ne, ich habe auch gar nicht mehr den, dieses Gespür dafür, dass ich was anderes wollen könnte. So funktioniere ich natürlich am besten in so einem System. Ja, das heißt also, auch aus diesen Strukturen müssen auch vor allen Dingen Menschen herausgeführt werden, die das sehr stark verinnerlicht haben. Ich will gar nicht darüber überheblich reden. Es ist nun mal so, dass wir uns in den Strukturen, in denen wir leben, auch in gewisser Weise einrichten und das auch nicht im Alltag immer wieder hinterfragen können. Sonst funktionieren wir nicht. Wenn wir das tun würden, würde da auch etwas zum Erliegen kommen. Ja, also machen wir es. Und das ist aber genau dieser Punkt, nochmal eben zurückzubringen und auch die Frage des Wissens hier auch nochmal mit einzubinden. Intentional auf Wissensbestände zuzugreifen, scheint eben auch der Modus des Funktionierens zu sein. Es ist das Achtsamkeitsmoment, aber eines, was eher sozusagen an etwas anknüpft, was man Intuition nennen würde. Also dieses, ich bin in einer Situation und ich bin mir auch meiner eigenen Wahrnehmung so selbstbewusst, dass ich sagen kann, hier stimmt was nicht. Ich kann es zwar noch gar nicht genau benennen, aber ich kann sagen, hier stimmt etwas nicht. Und wie ich mir sagen lassen habe, das ist jetzt der absurdeste Kontext, wo es eigentlich total autoritär zugeht. Aber bei der Armee, die auf beim Militär, die ja mit ihren Düsenjets manchmal auf solchen kurzen Plattformen landen muss im Meer. Ich glaube, das Bild ist allen klar, ne? Das sind ja wirklich ganz, ganz kurze Strecken. Diese Piloten haben angeblich die Praxis, wenn da einer von den beiden Co-Piloten sagt, hier stimmt was nicht, landen die nicht. Weil das eine so präzise Landung sein muss, dass sie sich ungeheuer sicher sein müssen. Also dieses intuitive Gefühl, ich bin genau in der Spur und ich komme hier genau an. Und das kann man auch nur kultivieren. Das kann man ja nicht irgendwie auf Knopfdruck haben, diese Art von Intuition. Aber das heißt, man nimmt sich selber auch tatsächlich in dieser Situation ja ernst. Menschen, die funktionieren, nehmen sich nicht mehr ernst. Das ist das Problem. Die sagen, die Autorität, das nehme ich ernst. Und alles, was mit der Autorität zusammenhängt, das nehme ich ernst. Aber ich nehme mich in dieser Situation, die, wie man das mit Otto Osterkamp sagen könnte, das sind die erkenntnisleitenden Emotionen. Diese erkenntnisleitenden Emotionen signalisieren mir zumindest irgendwie, da stimmt was nicht, da ist irgendwas nicht richtig. Und man würde, wenn man unabhängig wäre, innehalten und sagen, so jetzt muss ich irgendwie mal Abstand gewinnen und irgendwie das Ganze nochmal sortieren. Und in dem Moment, wo man natürlich gezwungen ist, du musst jetzt funktionieren, machst du es nicht. Da trittst du nicht zurück. Dann nimmst du diese Auszeit nicht. Genau, also ich wollte eigentlich auf was Ähnliches hinaus, als so schon ein bisschen angeklungen ist vielleicht, nämlich eigentlich die Frage nach einer möglichen Erweiterung der Handlungsfähigkeit jetzt innerhalb des Arbeitsbereiches, was ich jetzt schon so verstanden habe, dass eben durch kooperatives Arbeiten oder das Bekanntwerden oder das Ausrichten nach dieser Art der kooperativen Kompetenz eben gerade im Umgang mit Vorgesetzten die Handlungsfähigkeit der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon erweitern kann, indem zum Beispiel kritisch hinterfragt werden kann, indem eben ja, sie auch selbst Vorschläge einbringen können. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre eben, inwiefern das Konzept vielleicht geeignet ist oder ob es möglich ist, dadurch noch weiter zu gehen, also noch sozusagen die Handlungsfähigkeit noch auf andere Stufe zu verändern. Also es interessiert mich insofern, weil ich gerade meine Bachelorarbeit über Handlungsfähigkeit innerhalb der Arbeit schreibe und da waren halt zum einen eben Konflikte mit direkten Vorgesetzten als Beschränkung eigentlich geschildert worden, aber gleichzeitig eben auch Konflikte mit den höheren hierarchischen Ebenen, also wo dann eigentlich im direkten Arbeitssetting nicht wirklich was verändern werden kann. Also die Frage wäre irgendwie, wer ist, oder wie du das siehst, auch über diesen Zusammenschluss innerhalb der kooperativen Kompetenz in der direkten Arbeitstätigkeit auch mehr Verfügungserweiterung allgemein in der Arbeit möglich wäre, also was heißt strukturelle Sachen, hierarchische Organisationen und so. Mhm. Ja. Gut, wir haben jetzt, oder ich habe zumindest in der Weise jetzt gesprochen, im Sinne, ich überzeichne, wobei manchmal das Überzeichnen schon der Realität entspricht. Also nicht, dass wir auch Autoritätsstrukturen irgendwo haben, aber es gibt teilweise auch kluge Vorgesetzte, die auch ihren Mitarbeitern zuhören. Ne? Und dennoch zum Beispiel nach ihrer Rolle quasi weiter funktionieren. Wir müssen ja sehen, dass, ja, also wer jetzt eben gerne auch die Analysen von Marx liest, ja, ist eine ganz spannende Geschichte, dass er zum Beispiel Handlungsweisen im Sinne von Charaktermasken feststellt. Das heißt, also die Charaktermaske ist im Prinzip das Rollenbild, ja, und wie funktioniert jemand, der eben den Mehrwert sicherstellen muss für ein Unternehmen, der funktioniert in einer anderen Weise als eben derjenige, der den Mehrwert produziert, ja, und so weiter. Aber genau, in dieser Form, ne, wenn man jetzt Führungskräfte nochmal betrachtet, auch die haben ihre bestimmten Funktionen und Rollen damit, sodass sie möglicherweise klug sind, klug genug, ihren Untergebenen zuzuhören. Aber die Frage ist, wie hören die zum Beispiel? Ja. Was hören die? Die hören und sortieren die Argumente, die jemand bringt. Auch danach komme ich zum Beispiel als Führungskraft plötzlich in die Bredouille, weil ich mir einen Bereich plötzlich dann oder ich mich in einen Bereich begeben müsste, wo ich keine Macht habe. In dieser Form würden Sie es immer abwehren, was möglicherweise genau diesen Kommunikationsfluss auch, da will jemand auch etwas sagen und sagen, hier, hör mal zu, das muss irgendwie anders laufen und die Art und Weise, wie ich es anspreche, ist aber für die Führungskraft zum Beispiel ein Konflikt, weil implizit eine Botschaft darin steckt, du musst jetzt Verantwortung übernehmen. Und das kann diese Führungskraft plötzlich nicht. Das ist auch so etwas, wo man natürlich Organisationen, je besser man sie versteht, sich auch darin anders bewegen kann, indem man auch versucht, eine Botschaft rüberzubringen, dass ich dann nicht implizit solche Botschaften aussende, du bist jetzt verantwortlich, übernimm Verantwortung oder sowas, sondern vielleicht auch eben, es kommt manchmal auf so einen Ton an, den man anschlägt. Ich weiß, Frau so und so oder Herr so und so, wer auch immer da Vorgesetzter ist, dass Sie hier nicht so und so agieren können, aber ich möchte Ihnen doch mitteilen, das und das ist der Fall und das geht alles quasi über unsere normalen Abläufe hinaus. Können wir nicht gemeinsam überlegen, wie wir diese Sache angehen? Was sind aus Ihrer Sicht vielleicht auch die nötigen Schritte und welche Personen müsste man jetzt einbeziehen? Auf diese Weise, ich glaube, dass man viel stärker auch nochmal über diese Sachen nachdenken muss, um ganz viele Hürden innerhalb einer Organisation oder innerhalb eines Teams überwinden zu können. Komme ich aber auch immer wieder auf diesen Punkt Unmittelbarkeitsüberschreitung, weil es eben eine Dezentrierung auch meiner eigenen Subjekt sich also als Voraussetzung da ist. Ich muss mich von mir selbst sehr stark auch wiederum dezentrieren können und dann wieder rezentrieren, dass ich noch wieder den Bezug zu mir selbst spüre. Nicht Dezentrierung im Sinne, ich werde zu einem Rädchen im Maschinengetriebe und funktioniere nur noch, sondern ich werde zu einer Person, die begreift, warum ich teilweise handlungsfähig, teilweise handlungsunfähig bin. Und diese jeweilige Mischung zwischen, ich bin restringiert, ja, wie auch die kritische Psychologie sagt, da gibt es die restriktive Handlungsfähigkeit oder die verallgemeinerte, in welchen Formen habe ich Spielraum, in welchen Formen bin ich aber wiederum eingeengt und in welchen anderen Grenzen und Restriktionen bewegen sich wiederum die anderen Kooperierenden. Und dann komme ich aber auch dahin, möglicherweise entsteht dann eine Dynamik, dass sich auch alle anderen vorstellen können, dass wir uns nicht an rein Routine und eingeübten Verhaltensweisen fest klammern müssen, sondern dass wir sie weiterentwickeln können. Also ich habe eigentlich immer so dieses entwickelnde Praxis. Entwickelnde Praxis heißt, ich bin in diesem Kontext gefordert, Denk- und Handlungsfähigkeit gemeinsam zu entwickeln, mit anderen. Ich verstehe meine Praxis viel besser, ich verstehe sie genauer und ich verstehe mit anderen zusammen, wie ich eingreifen kann, wie ich Spielraum habe. Ich brauche keine Fragen. Nein. Ich würde gerne vielleicht nochmal versuchen, inwieweit der Ansatz jetzt vielleicht System-Transzendente gewöhnen kann, inwieweit das vielleicht auch System, also ja, in größerem Maße praktisch in die größere Strukturen irgendwo angreifen kann. Ich habe es ein bisschen überlegt. Aristoteles hat ja immer gesagt, der Mensch ist irgendwie ein Werkzeug. Also Sklaven und Tiere sind Werkzeuge für Menschen. Praktisch durch sie durch wird gehandelt, sie selber, dadurch, dass sie auch zu Werkzeugen gemacht sind, dadurch, dass sie selber ihre eigene Entscheidung, ihre Individualität keine Rolle gespielt hat, haben sie auch nur durch äußere Zwänge dazu gezwungen wurden, die bestimmte Sachen zu tun, haben sie ja letztendlich auch nur den Willen derer verlängert, irgendwie, die sich selber als Subjekte dann definiert haben und dadurch definieren konnten. Da hätte ich jetzt irgendwie gesehen, in dem Moment, wenn in so einem Unternehmen oder was wie zum Beispiel jetzt in diesem Handlungsartig autoritär funktioniert, dann ist eine einzige Person, macht sich, oder soll ich sagen, das ist jetzt nicht direkt Volkskampfscher Begriff, aber macht sich selbst zum Subjekt, dadurch, dass es die anderen zu Objekten seiner eigenen Hand gemacht macht und praktisch verschiebt, wie so Figuren auf dem Schachbrett und was ist das und was ist das und was ist das. Ja. Aber gleich natürlich auch eine Unmenge, normalerweise eine Unmenge an Belastung hat. Das ist meine Frage in dem Moment. Du oder sie, ich weiß nicht. Gerne. Du hast gesagt, dass in dem Beispiel, dass die Person dann auch gleichzeitig, obwohl sie eigentlich wieder mal gesagt hat, macht die Verantwortungen her und irgendwie werden eine Hierarchie umstellen, muss mehr Verantwortung tragen, dann werden ja auch die Rechten gerecht werden in der aktuellen Gesellschaft. Aber du hast jetzt gesagt, dass die Person diese Verantwortung aber ablehnt. Wie passt das zusammen? Also sie möchte keine Verantwortung für die Taten übernehmen, obwohl sie gleichzeitig eigentlich alle anderen bestimmt und dadurch letztendlich die volle Verantwortung kriegen. Nicht selber denken, sondern sich denken lassen. Ja, das ist ganz verrückt. Also einerseits genau legitimiert Verantwortung immer die höhere Position. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich dadurch, dass wir nicht nur eine Führungsebene haben, sondern mehrere Führungsebenen, auch bestimmte Verantwortungsbereiche. Und das heißt, es gibt auch bestimmte Sachen, die auch eine bestimmte Führungskraft nicht entscheiden kann und nicht entscheiden möchte. Oder wie wir es zum Beispiel an den Universitäten haben. Da gibt es eben die hybride Steuerungsform. Wir haben einerseits sozusagen Managementstrukturen, die auch importiert wurden aus der Unternehmenskultur. Und dann gibt es aber die Selbstverwaltungsstrukturen. Und diesen Hybrid gibt es. Führt zum Beispiel dazu, dass Vizepräsidenten, wenn es um Stellenbudgets geht, diese Frage immer von sich weisen, die hören sich das dann schön an und dann sagen sie irgendwie, ne, regeln sie es in ihrer Fakultät. So, sehr schön und gut. Ne? Ich sehe schon ein, dass sie da was brauchen, aber so, regeln sie das in der Fakultät. Ja, und das ist ein Beispiel. Es ist zwar jemand, der eigentlich in einer höheren Position steht, aber dadurch, dass wir zum Beispiel an den Universitäten eben noch Elemente der Selbstverwaltung haben, muss die Fakultät es lösen. So. Also ist er nicht zuständig, muss also diese Verantwortung immer delegieren und kann natürlich dafür sorgen, dass er Mehrheiten in den Gremien wie Senat oder Akademischen Rat oder was weiß ich dann haben und kann überlegen, wie man diese Mehrheiten organisiert, aber letztendlich, ne, nicht in seiner Entscheidungsmacht beispielsweise. Eine Nachfrage, die mich so aussetzt, weil ich jetzt den Vortrag gehört habe, ich würde gerne mal wissen, was du als Voraussetzung ansiehst für diese kooperative Kompetenz. Denn, also wie ich das verstanden habe, ist ja irgendwie wichtig, wie das sowas gibt, ein geteiltes Interesse. Ne? So wie du jetzt eben an diesem Beispiel klar gemacht hast. Also, in dem Moment, wo man irgendwie entsprechend auch den Bedarf kontrolliert, so ohne den anderen quasi sofort die Verantwortung, die alleine Verantwortung zu übergeben. Also es ist jetzt ja so, auch so ein Grund, so gemeinsames Interesse irgendwie sichtbar macht. Also das ist ja sowohl, sag ich mal, auf der Teamebene wie auch eben hierarchieübergreifend in Organisationen möglich. Und also das würde mich interessieren, natürlich quasi den Umgang letztendlich von die Relevanz für gewinnende kooperative Kompetenz, was jetzt geteilt und differente Interessen Du sprichst jetzt nochmal einen wunderbaren neuen Punkt an, der ist auch ganz wichtig, weil jetzt sozusagen noch einen Schritt davor, bevor wir überhaupt formulieren können, was unser Interesse wäre oder vielleicht auch ein geteiltes Interesse wäre, geht es ja darum, welche Weltsicht habe ich oder welche konkrete Sicht habe ich auf die Dinge, die hier zu organisieren sind. Das ist also die Frage, dass man Wissen als Wissen in Praxis sieht. Also am Anfang hatte ich das Beispiel auch von, wenn in pädagogischen Kontext gesagt wird, hier, da ist ein Kind, das hat ADHS. Ja? Also es wird nicht in Frage gestellt, ist das jetzt tatsächlich ein Kind, was ADHS ist, sondern das Problem schon vorher definiert ist und plötzlich ist immer nur die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dem Kind? Ne? Und eine kooperative Kompetenz besteht meines Erachtens eben darin, dass wir die Dinge nicht einfach nur unmittelbar als gegeben annehmen, sondern dass wir diese Unmittelbarkeit immer wieder auch überschreiten können, in Frage stellen können. Ja, wie kam es eigentlich dazu, dass jemand sagt, das ist ein ADHS-Kind? Und haben wir da überhaupt, weil, ja, wenn du mit Interessen schon anfängst, könnte es eben genau sein, dass wir uns plötzlich, wenn wir das Thema gleich so anschneiden, unglaublich in die Haare kriegen, weil der eine sagt irgendwie, da müssen wir Ritalin geben und wir müssen sehen, dass die Eltern eben zum Arzt gehen und so weiter. Und andere sagen, nee, wir können noch mal gucken, wie wir irgendwie mit dem Kind hier in diesem Kontext so und so umgehen, dass das gar nicht mehr so auffällt oder dass das kein Problem wird und so weiter. Ne? Also da polarisieren wir uns auf zwei unterschiedliche Lager hin, möglicherweise. Wobei, wenn wir drüber nachdenken würden und feststellen würden, ja, mit welchen Implikationen ist zum Beispiel unsere Prognose da auch versehen, dass das also nur durch Medikamente zu regeln wäre oder sowas, dass wir an dem Punkt viel schneller auch wieder zusammenkommen könnten. Also wenn wir unser Wissen hinterfragen, mit dem wir quasi selbstverständlich annehmen, dass die Realität so sei. Ja? Und das heißt also, in dieser Form eine Kultur zu entwickeln, warum nimmt jemand an der Stelle oder in dieser Situation die Dinge so wahr und warum nimmt der andere sie in einer anderen Situation oder auch in Bezug sogar auf dieselbe Situation, aber von einem anderen Standpunkt anders wahr. Wieso ist das so und was begründet diese Sichtweise? Dass wir da ins Gespräch kommen können und dass wir also diese Perspektivenverschränkung überhaupt hinbekommen, das ist eigentlich mein vorrangig erster Punkt. Und dann gibt es sicherlich immer noch auch unterschiedliche Interessensstandpunkte, die aber möglicherweise trotzdem dann auch besser lösbar sind. Ja. Also das wäre auch etwas, das ist eigentlich in jedem Team. Ne? Also mit welchem Interesse, weil man sich selber auch natürlich schützen möchte vor Angriffen, möglicherweise auch Vorwürfen, Schuldzuweisungen und so weiter. Es gibt viele, viele Gründe, warum man bestimmte Formen sagt, so, es muss unbedingt jetzt so sein, dass beispielsweise ein Arzt eingeschaltet wird oder dass ein Psychologe eingeschaltet wird und so weiter. Ne? Das sind so diese Sachen, auch wiederum Verantwortung nicht selber zu übernehmen und nicht zu sagen, wie kriegen wir die Verantwortung eigentlich zu einem kooperativen Problem formuliert. Das ist nicht eben dieses Schuldzuweisen und jemand steht möglicherweise mit einem halben Bein im Gefängnis oder sowas, ja? Weil das auch wirklich nicht ganz verantwortbar ist, was man dann zu tun hat. Ich will mal nachdenken. Wenn ich das verstanden habe, würdest du, weil wir auch da unterscheiden zwischen unterschiedlichen Interessen und unterschiedlichen Perspektiven, dass wenn man quasi feststellt, dass es irgendwie auch nur vom Standpunkt abhängt, was jetzt quasi meine Einschätzung ist zum Umgang jetzt mit einem Kind, was eben Hör- und Bewegungsmangel hat oder so als andere. Das eine ist quasi, okay, das ist jetzt eben von meinem Standpunkt abhängig, aber man kann sich darüber verständigen und kann dann doch irgendwie kooperativ Kompetenz entwickeln, dazu zum Schluss kommen. Also ist es irgendwie was Vereinbares, ist was Verhandelbares jetzt so im Verständigungsprozess, oder ist aber im Grunde unterschiedliche Interessen nicht wegdiskutiert werden können. Selbst nicht, was eine Herausforderung insgesamt das ganze Thema auch Organisationsentwicklung. Also geht es darum, irgendwie auch so Sachen, sag ich mal, zu verdecken oder quasi eher konstruktiv zu nutzen. Also auch, dass die aufgedeckt werden, dass man sagt, okay, da gibt es wieder fehlgedorfene Schnittmengen, die können wir jetzt gemeinsam nutzen. Liegt aber meines Erachtens immer wieder daran, wie meine Weltsicht und auch meine Aufmerksamkeit auf das ganze Geschehen gelenkt ist. Ne? Und da können auch erstmal, wie das dein Thema ist, die Spielräume, auch die Möglichkeitsräume entdeckt werden. Ja. Ja. Und das Ganze hat, wie gesagt, es hat für mich immer wieder auch damit zu tun, was man durch ein Universitätsstudium klassischerweise zumindest mitbekommen hat. Nämlich die Fähigkeit, ich muss nicht alles gleich für bare Münze nehmen und sagen, so ist es, sondern ich kann mich dann zu auch meinem Wissen überhaupt ins Verhältnis setzen. Wie komme ich denn zu diesem einen vermeintlichen Wissen? Ja? Wie komme ich dazu? Und kann ich auch da nochmal die Dinge in anderer Weise betrachten? Ja? Da also, und wie kann ich die Perspektiven zwischen zwei verschränken oder noch mehr Personen? Ja, auch das ist nochmal auch was jetzt ein weiteres Thema anschlägt. Und ich muss entschuldigen, dass ich ganz genau auf die Uhr gucke, dass ich rechtzeitig wegkomme. Deswegen kündige ich das schon mal jetzt an. Es ist auch genau diese Frage, wie kriege ich zum Beispiel Perspektiven verschränkt, die ganz stark von unterschiedlichen Fachrichtungen geprägt sind. Ja, das ist ja ein ganz neues, aber sehr verbreitetes Thema. Wir sollen immer mehr auch als Professionelle mit unterschiedlichen Expertisen quasi zusammenarbeiten. Wie kriege ich da die Perspektivenverschränkung hin? Setzt meines Erachtens voraus, wieder zu kapieren, dass da eine Konstruktion einer Expertensicht vorherrschend ist, die ich in ihrer Konstruktion, wie sie zustande gekommen ist, irgendwie hinterfragen kann und dann wieder eben auch sehe, da machen sich Spielräume wiederum auf, wie wir zusammenkommen können. Ich sehe so ein bisschen in den Gesichtern, der Tag war schon lang. Aber auch nicht jetzt Unzufriedenheit, glaube ich. Ich fand es auch sehr angenehm, die Diskussion und sehr anregend. Und habe ja, hoffentlich dabei was an Input geleistet, was zum Weiterdenken anregt. Und würde mich auch freuen, wenn wir uns in anderen Kontexten wiedersehen. Und ja, wenn noch Gesprächs- oder auch Austauschbedarf ist, habe ich die E-Mail wieder noch. Ich habe jetzt keine Karte dabei. Nee, ich habe jetzt keine E-Mail-Adresse hier angegeben, aber beim Google meines Namens kommt man schon, glaube ich, auf die richtige Seite. Genau. Ja. Ja, herzlichen Dank.